Erster Jethro war ein Priester in Midian. Er war der Schwiegervater von Mose. Er hörte von den Taten Gottes für Israel. Gott führte Israel aus Ägypten. Zweiter Jethro nahm Zipporah mit. Sie war die Frau von Mose. Mose schickte sie früher zurück. Dritter, auch ihre zwei Söhne waren dabei. Der erste Sohn hieß Gershom. Mose sagte, ich bin ein Fremder in einem fremden Land. Vierter, der zweite Sohn hieß Elisa. Mose sagte, Gott half mir. Er rettete mich vor dem Schwert des Pharao. Fünfter, Jethro kam mit den Söhnen und der Frau zu Mose. Mose war in der Wüste beim Berg Gottes. Sechster, Jethro schickte eine Nachricht an Mose. Er sagte, ich komme zu dir. Deine Frau und deine Söhne sind bei mir. Siebter, Mose ging seinem Schwiegervater entgegen. Er verbeugte sich und küsste ihn. Sie fragten nach ihrer Gesundheit. Dann gingen sie in das Zelt. Achter, Mose erzählte Jethro alles. Gott half den Israeliten gegen den Pharao. Er erzählte von den Problemen auf dem Weg. Gott rettete sie immer. Neunter, Jethro freute sich sehr. Gott war gut zu den Israeliten. Er befreite sie von den Ägyptern. Zehnter, Jethro sagte, lobt Gott. Er rettete euch vor dem Pharao und den Ägyptern. Er befreite das Volk. Elfter, jetzt weiß ich es. Gott ist größer als alle anderen Götter. Zwölfter, Jethro brachte Gott Opfer. Aaron und die Anführer von Israel kamen. Sie aßen gemeinsam mit Jethro vor Gott. Dreizehnter, am nächsten Tag arbeitete Mose als Richter. Die Menschen standen von morgens bis abends bei ihm. Vierzehnter, Jethro sah die Arbeit von Mose. Er fragte, warum machst du das so? Warum sitzt du hier allein? Die Leute warten den ganzen Tag auf dich. Fünfzehnter, Mose antwortete seinem Schwiegervater. Die Leute kommen zu mir. Sie wollen wissen, was Gott sagt. Sechzehnter, wenn sie einen Streit haben, kommen sie zu mir. Ich entscheide, wer recht hat. Ich erkläre ihnen die Regeln von Gott. Siebzehnter, Jethro sagte zu Mose, das ist nicht gut. Achtzehnter, du wirst zu müde. Auch das Volk wird müde. Die Arbeit ist zu schwer für dich allein. Du schaffst das nicht. Neunzehnter, höre auf meinen Rat. Gott wird dir helfen. Du sollst das Volk vor Gott vertreten. Bringe ihre Probleme zu Gott. Zwanzigster, lehre sie die Regeln von Gott. Zeige ihnen den richtigen Weg. Sag ihnen, was sie tun sollen. 21. Wähle gute Männer aus dem Volk aus. Sie müssen Gott ehren und ehrlich sein. Mache sie zu Anführern über Gruppen. 22. Diese Männer sollen immer für das Volk richten. Sie bringen nur die schweren Fälle zu dir. Die kleinen Fälle entscheiden sie selbst. Das hilft dir. 23. Wenn du das tust und Gottes will, bleibst du stark. Alle Menschen gehen dann zufrieden nach Hause. 24. Mose hörte auf seinen Schwiegervater. Er tat alles, was Jethro sagte. 25. Mose wählte gute Männer aus Israel aus. Er machte sie zu Anführern über Gruppen von 1000, 100, 50 und 10 Leuten. 26. Diese Männer richteten das Volk zu jeder Zeit. Die schweren Fälle brachten sie zu Mose. Die kleinen Fälle entschieden sie selbst. Rasse 27. Dann verabschiedete Mose seinen Schwiegervater. Jethro reiste zurück in sein eigenes Land.